durchquerst die Big City Beats. In der fünften Stunde an den Decks für dich Sven Feetz mit einem Live-Mitschnitt vom letzten Montag aus dem Cocoon Club in Ibiza. Und wir haben euch versprochen, dass ihr ganz nah dran sein werdet am Hotspot der elektronischen Musikszene. Und jetzt fliegt ihr definitiv direkt aus eurem Wohnzimmer auf eine der besten Party-Inseln der Welt. Ins Cocoons Freak Show at Amnesia nach Ibiza. Hier bei den Big City Beats viel Spaß mit Sven Feetz. We'll be right back. Du hörst die Big City Beats. Wir sind dein Clubradio. Nur hier auf Big FM. We'll be right back. Sven Veth live aus dem Cocoon Club in Ibiza vom letzten Montag bei uns bei den Big City Beats. Du hörst die Big City Beats jeden Samstag von 20 bis 2 Uhr hier bei Big FM. Heute Nacht mit Sven Feeth. We'll be right back. die Beats auf Big FM. We'll be right back. Live heute Nacht bei den Big City Beats. Sven Feeth. Du hörst die Big City Beats jeden Samstag von 20 bis 2 Uhr hier bei Big FM. We'll be right back. Live aus dem Cocoons Freak Show at Amnesia aus Ibiza. Sven fehlt hier bei den Big City Beats. VIP-Tickets auch auf bigcitybeats.de. Big City Beats here by Big FM.